Well, this is my second message on having entering into a new world through prayer. Also, das ist meine zweite Botschaft darüber, wie man in eine neue Welt des Gebets eindringen kann. I shared with you last week about the story of the two blind men crying out for help from Jesus. Und ich habe letzte Woche über die Geschichte von den zwei Blinden geredet, die zu Jesus um Hilfe schrien. And they cried out, they said, Jesus, have mercy on us. Und sie haben geschrien, Jesus, hab Gnade mit uns. And Jesus responded with a very clear question. Und Jesus hat mit einer ganz klaren Frage geantwortet. What is it that you want? Was wollt ihr von mir? And they answered with a very clear answer. Und sie haben auch mit einer ganz klaren Antwort geantwortet. We want our eyes to be open and we want to see. Wir wollen, dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir sehen können. They could have settled for less. They could have said, Jesus, we want money from you. Und sie hätten sich auch mit weniger zufrieden geben können. Sie hätten sagen können, wir wollen Geld von dir, Jesus. But they realized they had a great need in their life. Aber es war ihnen bewusst, dass sie ein großes Bedürfnis in ihrem Leben hatten. And they made that need very clear to Jesus. Und sie haben dieses Bedürfnis ganz klar gegenüber Jesus ausgedrückt. I really see this as a prayer. Und ich sehe das auch als ein Gebet an. And every one of us have needs in our lives. Wir alle haben Bedürfnisse in unserem Leben. And when we clarify those to Jesus, und wenn wir diese Jesus klar ausdrücken, we have the possibility of experiencing something totally new in our lives. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir etwas ganz Neues in unserem Leben erfahren können. But many of us don't enter into that type of relationship with God. Aber viele von uns treten nicht in diese Art von Beziehungen mit Gott ein. I was thinking about it this week. What are the things that keep us back from praying? Und bei dieser Woche habe ich darüber nachgedacht, was sind so die Dinge, die uns vom Beten abhalten? I'm going to mention three things very quickly and maybe in the future I'll expand on those things. Und jetzt werde ich so drei Dinge kurz benennen und vielleicht in der Zukunft auch noch mehr. First, shame keeps us from coming to God. Zuallererst, Schamgefühl hält uns davon ab, zu Gott zu kommen. It makes us try to hold back. Und es bringt uns dazu, irgendwie uns zurückzunehmen. We feel bad about ourselves and about our lives, and so we don't get close to Him. Und wir fühlen uns schlecht über uns und unser Leben und wir ziehen uns so zurück. Pride keeps us from coming to Jesus. Stolz hält uns auch davon ab, zu Jesus zu kommen. Pride that says, hey, I don't need any help. Der Stolz, der sagt, ich brauche keine Hilfe. And then the third thing would be unbelief. Und das dritte Ding ist der Unglaube. Why should I pray? Warum sollte ich beten? What's it gonna do? Was bringt das überhaupt? Nothing's gonna change. Nichts wird sich ändern. So why do I even come? Warum sollte ich überhaupt kommen? Well, all three of those are a great enemy to prayer. Und all diese drei Dinge sind ein ganz großer Feind gegenüber dem Gebet. And we've got to get past those things. Und wir müssen über sie hinwegkommen. But this morning I want to share with you how simple prayer is. Aber heute Morgen möchte ich darüber reden, wie einfach und simpel Gebet ist. I want to flood your mind with and your heart with the reality of the simplicity of prayer. Und ich möchte euer Herzen und euren Kopf sogar fluten mit diesem Bewusstsein oder mit dieser Einfachheit des Gebets. Prayer is not complicated. Gebet ist nicht kompliziert. The prayer, the kind of praying that Jesus taught and the kind of praying that he showed others was very, very einfach, very simple, very easy. Also die Art, wie Jesus den Jüngern gezeigt hat, wie sie beten sollen und wie er es vorgemacht hat, war sehr einfach. And yet we make it so so spiritual and so hard to get to. Aber dennoch machen wir es so geistlich und so schwierig zu erreichen. But I want to break that down today. Aber ich möchte das so heute niederbrechen. I want to break that myth that we have in our minds. Und ich möchte diese Lüge, die wir in unserem Kopf haben, zerstören. You don't have to be a super spiritual person to be able to pray. Du musst keine übergeistliche Person sein, um fähig sein zu beten. And not just to pray, but to see miraculous things done when you pray. Und nicht nur zu beten, sondern auch dann tatsächlich wundersame Dinge zu erleben, wenn du betest. How spiritual were those blind men? Wie geistig waren denn diese Blinden? The Bible talks about just a cry out from their hearts. We need your help, God. Und in der Bibel, da heißt es, dass sie einfach nur so ein Schrei in ihrem Herzen hatten. Gott, wir brauchen Hilfe. That's it. Und das war's. And then identifying what it was they needed. Und dann mussten sie auch noch identifizieren, was es war, das sie brauchten. When you go through the New Testament and you see how Jesus himself prayed. Und wenn man so durch das Neue Testament durchgeht und sich anschaut, wie Jesus selbst betete. And how he taught other people to pray. Und wie er anderen beibrachte zu beten. There was nothing complicated about it at all. Da war überhaupt nichts Kompliziertes daran. It was so easy to do. Und es war so einfach zu tun. Jesus would just go out and spend time with the Father. Jesus, wir gehen einfach raus und verbringen Zeit mit dem Vater. Now the only time I see in the New Testament where Jesus had a really hard time in prayer. Und das einzige Mal, wo wir im Neuen Testament sehen, wo Jesus eine schwierige Zeit im Gebet hatte, was in the Garden of Gethsemane when he was facing the cross. War im Garten Gethsemane, als er so mit dem Kreuz konfrontiert wurde. And at that time the Bible says that he sweat drops of blood. Und da heißt es auch, dass er Blutstropfen geschwitzt hat. It was a painful time for him. Und es war eine schmerzhafte Zeit für ihn. That's the only time that we see any kind of stress with prayer. Aber das ist das einzige Mal in the life of Jesus. Wo wir im Leben Jesu sehen, dass es stressig war für ihn, das Gebet. Otherwise, he taught very simple. Und sonst war es einfach, also wie er gelehrt hatte, war es sehr einfach. And I thought, okay, he's facing the cross, he's facing death. Of course, this is an enormous thing he's facing. Ich habe so gedacht, ja, er denkt so über das Kreuz nach und er ist so mit seinem eigenen Tod konfrontiert. Natürlich ist das eine ganz enorme, schwierige Sache, die er da im Gebet durchmacht. And I thought probably about us. Dann habe ich gedacht, ja, auch bei uns. That may be the most difficult kind of time for us in prayer too. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Zeit, die wir im Gebet verbringen könnten. When God challenges us to give up our lives. Wenn Gott uns herausfordert, unser eigenes Leben aufzugeben. When he says to us, there's something inside of you that needs to be put to death. Wenn er zu uns sagt, dass es da etwas in unserem Leben gibt, was wir sterben lassen müssen. Those are times that we really struggle. Und das sind die Zeiten, in denen wir wirklich Schwierigkeiten damit haben. I want to hold on to my ability to talk about other people. Und ich möchte doch gerne diese Möglichkeit festhalten in mir drin, dass ich über andere Leute reden kann. I want to hold on to these bad habits I have in my life. Und ich möchte an meinen schlechten Angewohnheiten festhalten. Now that can be some stressful praying. Also das kann dann schon ein stressiges, schwieriges Gebet sein. But let's look at I started last week with the model prayer that Jesus gave to his disciples. Und letzte Woche habe ich mit dem Gebetsmodell angefangen, das Jesus seinen Jüngern vorgebetet hat. And so we're gonna go through that model prayer. Und wir werden nochmal durch dieses Gebet durchgehen. And I want to show you three categories within that prayer, three areas within that whole prayer. Und ich werde euch so drei Parts. Drei Kategorien oder so Bereiche in diesem Gebet zeigen. Oh, But I'm sorry, but I didn't put it in Deutsch. I didn't write it in Deutsch. It's going to be in English. Go ahead and put that up. Ich hab's leider nur auf Englisch. Okay, and she's going to translate that. Okay, three parts to this. The first part is our attitude towards God when we come to Him in prayer. Also im ersten Bereich geht es unsere Einstellung Gott gegenüber. The second is asking for His provision and blessing in our lives. Und im zweiten Bereich geht es darum, seinen Segen und seine Versorgung in unserem Leben zu beten. And the third part of the prayer is to have faith and see how great God is. Und im dritten Teil darum, Glauben zu haben und ja, so Gottes Macht und Kraft anzuerkennen. So, very simple. Also ganz einfach. Our attitude. Unsere Einstellung. Asking God. Gott zu bitten. And having faith. Und Glauben zu haben. Okay, let's start with our attitude. Also lasst uns mit der Einstellung anfangen. Three areas in the attitude that we see in the Lord's prayer. Und drei Bereiche im Gebet des Herrn, wo es Einstellung geht. We started last week with our Father. Und wir haben letzte Woche mit unserem Vater angefangen. When we come to God, we come to him as the Father. Well, let's see. Let's first read the prayer again. Did you, you haven't read that, have you? No. Yeah, last time. Go ahead. Did you read it? Okay, go ahead, read it. Es tut mir leid. Also Matthäus 6, 9 bis 13. Okay. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. So, the first part we see our Father. Also, als erstes sehen wir unser Vater. Our attitude is, he's Father, we're the children. Unsere Einstellung ist die, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder. And our Father wants the best for us. Und unser Vater möchte das Beste für uns. Let's read Luke chapter 11, verses 11 through 13. In Lukas 11, 11 bis 13 heißt es, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? We need to realize that God wants to answer us more than we can imagine. Es muss uns bewusst sein, dass Gott uns viel mehr noch antworten möchte, als wir es uns vorstellen können. He is ready to just provide for us everything we need. Er ist so bereit, uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. And it's within his power to do it. Und er hat die Macht dazu, es zu tun. But so many times we just don't come to him. Aber so oft kommen wir einfach nicht zu ihm. Our attitude is, he's a loving father who wants to help his children. Seine Einstellung ist die, dass er ein liebender Vater ist, der seinen Kindern helfen möchte. The second part of this portion of scripture talks about hallowed or set apart is his name. Und dann danach geht's weiter mit dem, dass sein ja wie sein Name ja geheiligt ist. It's special. It's so special. It's set apart from everything else. Also er ist so besonders, dass er ja von allem anderen so abgesondert ist. Now I've heard a lot of teaching about this, the Lord's Prayer in the past. Also ich habe schon ganz viel Lehren über das Gebet von Jesus gehört. And many times the teaching talks about the names of God found in the Hebrew language. Und oft geht es dann auch um die Namen Gottes, so wie sie im Hebräisch sind. And that's great to understand those names in Hebrew. Und es ist auch wirklich gut, dass diese Namen Gottes in Hebräisch auch zu verstehen. He is the Lord our righteousness. Er ist der Herr unsere Gerechtigkeit. He is the Lord who provides. Er ist der Herr unser Versorger. And all of these names. Und all diese Namen. But there's one special name. Aber es gibt auch einen besonderen Namen. That we really need to understand. Den wir wirklich verstehen müssen. And it's very simple. Und er ist sehr einfach. It's the name of Jesus. Es ist der Name Jesus. There is no other name that is more powerful than the name of Jesus. Es gibt keinen anderen Namen, der mächtiger ist als der Name Jesus. The name of Jesus is set apart from all else. Und der Name Jesus ist von allem anderen abgesondert. Now we need to understand this and fully and completely embrace this in our lives. Wir müssen das verstehen und in unserem Leben auch total annehmen und umarmen. Recently I wrote something that set the name of Jesus apart from all other religious leaders. Und letztens habe ich auch etwas geschrieben, wo ich so den Namen Jesus von allen anderen religiösen Führern abgesondert habe. And a lady wrote me back and she said, well, shouldn't we be open to all religions? Dann hat mir eine Frau zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, aber sollten wir nicht auch für andere Religionen offen sein? Shouldn't we be open to people who believe different than we believe? Sollten wir nicht gegenüber den Leuten offen sein, die anders glauben als wir? You know, I believe absolutely we need to love everybody without any respect of person. at all. Ihr wisst, dass ich natürlich glaube, dass wir alle anderen lieben sollten und gar nicht so darauf. I believe God loves everybody. Doesn't matter what religion they're in. God loves those people. Und Gott liebt jede Person, egal welche Religion sie haben. But there is something very special about Jesus. Aber es gibt da etwas ganz Besonderes zu Jesus. And we cannot get away from that at all as Christians. Und als Christen können wir davon einfach nicht wegkommen. First of all, we need to realize that God and Jesus are one. Und zuerst muss uns klar sein, dass Gott und Jesus eins sind. When we talk about a name, we really are talking about a person. Wenn wir über einen Namen reden, dann reden wir eigentlich über eine Person. If I say the name Tobias, wenn ich den Namen Tobias sage, you're not thinking about five letters. You're not six letters. You're not thinking about six letters. Wir denken dann nicht über diese sechs Buchstaben nach. You're probably thinking about this man sitting right here. Ihr denkt wahrscheinlich an diesen Mann, der gerade da sitzt. If I say the name Jim, wenn ich Jim sage, you're not thinking about three letters. Dann denkt ihr nicht an die drei Buchstaben. You're thinking about me. Dann denkt ihr an mich. Or another Jim. Oder vielleicht auch einen anderen Jim. But probably you are thinking about me. Aber ihr würdet wahrscheinlich an mich denken. Right? Oder? So when we talk about a special name, also wenn wir von einem besonderen Namen reden, we're talking about a special person. Dann reden wir von einer besonderen Person. And so let's look at two scriptures that identify who Jesus is in relation to God. Also lasst uns über zwei Bibelstellen reden, wo es darum geht, wer Jesus in Bezug auf Gott ist. John chapter 17:11 and John 14:9. Johannes 17:11 und Johannes 14:9. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So when you have seen Jesus, you have seen God. Also, wenn ihr Jesus gesehen habt, habt ihr Gott gesehen. So we're talking about special or set apart is the name of God. Also, wir reden darüber, wie besonders und abgesondert der Name Gottes ist. We see Jesus. Und dann sehen wir Jesus. Now, I want to make this so strong to you that I'm going to have Tobias come here and read a lot of scriptures right now about the name of Jesus. Und ich möchte das, ja, euch diesen Punkt so stark verdeutlichen, dass Tobias jetzt einige Bibelstellen darüber vorlesen wird. The name, okay, Toby, go ahead. Yeah. Philipper 2:9-11. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Markus 16:17. Die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Johannes 14:14. Bittet um was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun. Johannes 15:16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Apostelgeschichte 2:21. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Apostel 3:16. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Apostel 4:30. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Römer 10:13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen. His name is set apart. Sein Name ist abgesondert. It is not through our religious activity, it is through Jesus. geht nicht um unsere geistlichen, religiösen Aktivitäten, sondern um Jesus. So, our attitude when we come to prayer, he's our Father. Unsere Einstellung, wenn wir zum Gebet kommen, er ist unser Vater. The name of God, Jesus Christ, is set apart from all others. Der Name Gottes, Jesus Christus, ist besonders, also besonderer als alle anderen. Now, the third part of our attitude is, your kingdom come, your will be done. Und der dritte Teil ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe. The third part of our attitude. Also der dritte Teil unserer Einstellung. And so, we say, God, I'm not here to just have for myself and what I want. What you want, that's what I want. Und wir sagen, es geht nicht um mich, Herr, was ich will, sondern um dein Willen, das, was du willst. And so we bow our hearts to God. Und so beugen wir unsere Herzen nieder vor Gott. We realize he knows better than we know. Und wir realisieren, dass er das besser weiß als wir. Earlier in the first service, Miriam was here. Miriam had sent me a wonderful link to a message about how God, a great God is. Not this Miriam, another Miriam. Also, eine andere Miriam hat ihm einen Link geschickt darüber, wie großartig Gott ist. And this message was about the universe and how unbelievably large our universe is, our creation is. Und da ging es um das Universum und wie unglaublich, und wie groß unser Universum ist. The size of the stars that have been discovered. Die Größe der Sterne, die entdeckt worden sind. And how small we are in relation to the creation of God. Und wie klein wir sind in Relation zu Gott. And we go through this life thinking that we're something big. Und wir gehen so durch das Leben, wir glauben, dass wir wer sind. We think that we're pretty smart. Und wir glauben, dass wir einigermaßen klug sind. That we really can, you know, accomplish some things. Und dass wir auch so einige Dinge tun können. And we are so deceived. Aber wir sind so getäuscht. We are not that smart. Wir sind nicht so klug. When we compare ourselves to the greatness and the majesty of God, our Creator. Wenn wir uns selbst mit der Größe und der Majestät unseres Schöpfers vergleichen. We gotta realize we need to be humble. Dann muss uns bewusst werden, dass wir demütig sein müssen. And we need to take an attitude. You know much better what's good for me than I know. Und wir die Einstellung bekommen müssen, dass er viel besser weiß, dass er es viel besser weiß als wir. And God, I want your will, not my own will. Dass wir sagen, Gott, ich möchte, dass dein Wille geschieht. Und so when we come in prayer, it's with this attitude, your will, Jesus, not mine, your will in my life. Und dann, wenn wir zum Beten kommen, dann müssen wir diese Einstellung haben, Jesus, dein Wille geschehe, nicht meiner. Luke chapter 17, verse 33, Jesus taught his disciples to give up their lives. Und in Lukas 17, 33 hat Jesus seinen Jüngern beigebracht, dass sie ihr Leben niederlegen sollen. Go ahead and read that. Also 17,33. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es retten. So God, your will, not mine be done. Also Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. So our attitude. Unsere Einstellung. Our Father. Unser Vater. Your name. Dein Name. And your will be done. Dein Wille soll geschehen. Now the second part of this Lord's Prayer, this model prayer, very simple. Und im zweiten Teil des Vaterunsers. Lord, give us this day our daily bread. Herr, gib uns heute unser tägliches Brot. Natural provision, asking God for natural provision. Also Gott zu bitten um die natürliche Versorgung. Don't feel it's unspiritual to say, God, I need something in my life. Und fühlt nicht so, als ob es nicht geistlich genug wäre, zu sagen, Gott, ich brauche etwas zum Leben. I need more money so that I can have more bread. Ich brauche mehr Geld, damit ich mehr Brot haben kann. Or whatever it might be in your life. Oder was es auch immer ist in deinem Leben. It's okay. Es ist in Ordnung. And we need to ask. Und wir müssen bitten. The next verse there says, forgive us our debts as we forgive our debtors. Und dann im nächsten Vers heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So there's an asking for relationships to be right. Und da geht es um die Bitte, dass die Beziehungen richtig gestellt werden. Relationships with God and relationships with people. Also die Beziehungen zu Gott und die Beziehungen zu anderen Menschen. So we say, God, I have needs in my natural life. Und also wir sagen, Herr, wir haben Bedürfnisse in unserem natürlichen Leben. And I have needs in relationships. Und ich habe auch Beziehungen Bedürfnisse in meinen Beziehungen. Help me, God. Hilf mir, Gott. In these areas. In diesen Bereichen. Provide in my life and bless me in these areas. Versorge mich in meinem Leben und segne mich in diesen Bereichen. And then he goes on to say, and don't lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Und dann geht es weiter und er sagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. And so here's a request. God, make me spiritually strong. Und hier ist also die Bitte, Herr, mach mich geistlich stark. So what we find here in this area is Jesus is teaching, come and ask for help. Und was wir hier finden, ist, dass Jesus darüber lehrt, dass wir kommen sollen und um Hilfe bitten sollen. Now this is where our pride gets affected. Und hier wird unser Stolz beeinflusst. Because we don't like to ask for help. How many of you love to ask for help? Wie viele von euch lieben es, um Hilfe zu bitten? Anybody love to ask for help? Irgendjemand? Good. That's great. Das ist großartig. You know, let me tell you a little story. Lass mich euch eine kleine Geschichte erzählen. You know, men have a hard time asking for directions if they get lost when they're driving. Wisst ihr also, gerade Männer haben eine schwierige Zeit, um Wegweisung zu bitten, wenn sie verirrt Roland? Sind. Roland, okay. I have a hard time asking for directions. Also, bei mir ist es schwierig. We were going to the reset camp. Also, wir waren dabei zum reset camp zu fahren. And Lara right here was in our car and she knows she can verify what happened. Und Lara war auch bei uns im Auto, sie kann es bezeugen, was passiert ist. This is probably the worst trip of getting lost I have ever had in my life. Das war wahrscheinlich der schlimmste Trip, wo ich mich verirrt habe, den ich jemals hatte im Leben. I think I made 4 mistakes when I was going to this little, and it's not that far away, this camp. 4 wrong directions I went. Also ich bin wahrscheinlich 4-mal irgendwie falsch gefahren zu diesem Ort, wo wir hin mussten. At one point my wife said, Jim, just ask somebody where to go. Und dann einmal hat dann Priscilla gefragt, gemeint, Jim, frag doch einfach nach den Richtungen. You remember, and I said to her, nah, it's okay, I can find my way. Dann habe ich zu ihr gesagt, ach, ist schon in Ordnung, ich find's schon. I had just turned around from one street because the street had ended, and I knew I can't go that way. Und ich war gerade dabei umzudrehen, weil ich in eine Sackgasse gelandet war. And so I was going down the road, and I thought, no, I gotta go a different direction. So I was about to turn around again. Und dann war ich dabei, eine Straße entlang zu fahren und ich wusste, ich war schon wieder falsch und ich war dabei, umzudrehen. And we were in a little village. Und wir waren in einem kleinen Dorf. And I just could not figure out where to go. And she said, ask. And I said, no, I'll find it. Ich konnte einfach den richtigen Weg nicht finden und Priscilla hat gemeint, frag doch einfach. Und ich, nee, ich kann schon finden. You know what finally happened? Und wisst ihr, was dann letztendlich passiert ist? A man on a little scooter. Ein Mann auf so einem kleinen Roller. I still was not asking. Also ich habe immer noch nicht gefragt. This man looked at me and he pulled over next to my window. Und dieser Mann hat mich angeschaut und er ist so zu meinem Fenster hingefahren. And he said, "Do you need help?" Und er hat gefragt, brauchst du Hilfe? I still was not asking. Ich habe immer noch nicht gefragt. The man had to ask me, "Do you need help?" Der Mann musste mich fragen, brauchst du Hilfe? Finally I said, "Yeah, okay. Can you tell us where to go?" And he told us where to go. Dann habe ich endlich dann gesagt, ja, bitte, kannst du uns sagen, wo wir hin müssen? Und er hat es uns dann gesagt. It's so simple. Es ist so einfach. Just asking. Einfach nur zu bitten. But we have such a hard time doing that. Aber es ist uns so schwer, das zu tun. And God is sitting here saying, I have all of these things for you. Und Gott sitzt da und er sagt, ich habe all diese Dinge für dich. I want to provide in your life. Ich möchte dich versorgen in deinem Leben. It's so simple. Und es ist so einfach. All you have to do is come and ask. Alles, was du tun musst, ist zu kommen und zu bitten. And if you will ask, you will receive. Und wenn du bittest, wirst du empfangen. Now, again, to flood you with this concept of asking, I'm going to have Toby come and read some scriptures to you. again. Also, Tobias wird noch mal now, tell him to flood dazu. Your mind with this concept of asking. Also, um euren Kopf wirklich zu überfluten mit diesem Konzept zu bitten. Again, it's simple. Und es ist einfach. But we have to get this in our hearts. Aber wir müssen das wirklich in unser Herzen reinbekommen. So let's read these scriptures, Toby. Also Johannes 16. This is for you, brother. No. Johannes 16, 24. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet es bekommen, damit eure Freude vollkommen und ungetrübt ist. Matthäus 7, 7 bis 8. Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Matthäus 18, 19. Aber auch das versichere ich euch. Wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Matthäus 21, 22. Wenn ihr nur Vertrauen habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Johannes 14, 13 bis 14. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Johannes 15, 7. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt. Und ihr werdet es bekommen. Johannes 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. 1. Johannes 5, 14 bis 15. Wir sind Gott gegenüber voller Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns hört bei allem, was wir bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon haben, worum wir ihn bitten. I could have had him read more than that. Also ich hätte auch noch mehr Bibelstellen gehabt, die er hätte vorlesen können. Did those sound real complicated? Klangen diese da sehr kompliziert? Wasn't it pretty much, if you ask, you will receive? War es nicht ständig irgendwie, wenn ihr bittet, dann werdet ihr empfangen? How come we don't ask? Wie kommt es, dass wir nicht bitten? We need to get past that. We need to get to the simplicity of God wants us to just come to him. Und wir müssen diese Einfachheit bekommen, dass Gott einfach nur möchte, dass wir ihn fragen und bitten. So I said that there's three parts to this. Und ich habe ja gesagt, es gibt hier so drei Teile. Our attitude when we come to him. Unsere Einstellung, wenn wir zu ihm kommen. Actually asking for his provision and his blessing in our lives. Und dann auch tatsächlich um seine Versorgung zu bitten in unserem Leben. And then the last part is seeing how great God is. Und dann im letzten Teil auch zu sehen, wie großartig Gott ist. Having faith in him. Und Glauben zu haben an ihn. The last part of verse number 13 says, "Your kingdom come." For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Und im letzten Teil dieses Vaterunsers, da heißt es ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. When we have a situation we're facing in our life, we need to see how great God is, not how great the problem is. Und wenn wir mit einer schwierigen Situation in unserem Leben konfrontiert ist, dann muss uns bewusst sein, wie groß Gott ist und nicht wie schwierig unser Problem ist. There's a prayer in the book of Acts by the disciples that shows this very clearly. Und in Apostelgeschichte gibt es da auch ein Gebet von den Jüngern, die das auch sehr gut darstellt. Two of the disciples had just been beaten and told, "Don't preach in the name of Jesus anymore." Und zwei der Jünger waren gerade zusammengeschlagen worden und ihnen wurde gesagt, dass sie nicht mehr über Jesus predigen sollen. Soon after that, Stephan had been martyred. Und kurz danach wurde auch Stephanus ermordet, als Märtyrer starb. So we're talking about very serious threats. Also es geht hier um wirklich schlimme Bedrohungen. Life and death situations. Also Situationen, in denen es um Leben oder Tod geht. And here's their attitude when they pray. Und hier ist jetzt ihre Einstellung, als sie beteten. Chapter 4, verse 24, and then we'll read verses 29 through 31. Also Apostelgeschichte 4, 24 und dann 29 bis 31. Darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Und lass staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Again, a very simple prayer. Und schon wieder ein ganz simples Gebet. And here's their attitude. God, you're greater than all of this. Und das war ihre Einstellung. Gott, du bist größer als all dies hier. Es geht um deine Macht. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. And so we ask that you will do these things. Und so bitten wir dich, dass du diese Dinge tun möchtest. And what happened? They were done. Und was passierte? Diese Dinge wurden getan. The place was shaken. They were filled with the Holy Spirit. Und der Ort wurde erschüttert und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. There were miracles taking place. Und Wunder geschahen. And the Bible says that they went out speaking the word of God with boldness. Und in der Bibel heißt es, dass sie rausgingen und die Botschaft Gottes ohne Furcht mit Kühnheit verkündeten. Attitude towards God. Also die Einstellung zu Gott. Asking him, ihn zu fragen, zu bitten. Having faith that he is greater than all things. Und dann den Glauben zu haben, dass er größer ist als all diese Dinge. Last scripture, Psalm 33, verse 6. Und dann unsere letzte Bibelstelle, Psalm 33, 6. Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. He is the one who has the power. Er ist derjenige, der die Macht hat. Do you see yourself, you know, in the Old Testament, there was a time where some spies were sent out to spy out the land ahead. Und im Alten Testament gab es da einen Moment, wo Israel Spione aussandte, um so das verheißene Land zu erkundigen. And so the spies who saw the enemy and they saw the land ahead, they came back and they reported back what they saw. Und die Spione, die waren, erkundschafteten dieses Land und sie sahen auch die ganzen Feinde und sie kamen dann zurück und berichteten davon. Well, two of them had faith that God could take the land. Zwei davon hatten den Glauben, dass Gott dieses Land einnehmen könne. But the others had this testimony. Aber die anderen hatten folgendes Zeugnis. We see ourselves as grasshoppers. Wir sehen uns selbst wie Grashüpfer. We see ourselves very small in relation to the enemy. Und wir sehen uns selbst als ganz klein an in Relation zum Feind. Yeah, we're small. Ja, wir sind klein. But we don't stand alone. Aber wir stehen nicht alleine. Our victory does not depend on us. Unser Sieg hängt nicht von uns selbst ab. I've got a big brother who's standing next to me, who's bigger than any of those enemies out there. Ich habe einen großen Bruder, der neben mir steht und viel größer ist als all diese Feinde da draußen. And he's creator of heaven and earth. Und er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. It's like David when he stood against Goliath. Und es ist wie David, als er so gegen Goliath antrat. And he just said, "Who are you?" Und er hat einfach nur gesagt, wer bist du denn? Who are you that tries to defy the living God? Wer bist du denn, der versucht, den lebendigen Gott zu verspotten? And I want to ask you in your lives. Und ich möchte euch fragen in eurem Leben. Every one of us have things in our lives that need to change. Every one of us do. Und alle von uns haben Dinge, die sie in ihrem Leben verändern müssen. We have character areas where maybe we're not patient in our lives. Maybe we're not kind to other people. Wir haben Bereiche in unserem Charakter. Vielleicht sind wir nicht freundlich anderen Menschen gegenüber oder wir haben keine Geduld. Maybe we hold unforgiveness. Vielleicht können wir nicht vergeben. Maybe there's habits in our lives that the flesh is controlling us, that is destroying us. Vielleicht haben wir Angewohnheiten in unserem Leben und unser Fleisch zerstört uns irgendwie. And we need those things changed. Und diese Dinge müssen verändert werden. Maybe we need more boldness to be able to live out the gifts that God has placed in our lives. Vielleicht brauchen wir mehr Kühnheit, dass diese Gaben, die Gott in unser Leben gepflanzt hat, dass wir sie auch ausleben können. Maybe fear grips our lives and we're controlled by fear. Vielleicht werden wir kontrolliert von Angst. Whatever it may be. Egal was es sein möge. We have areas in our lives that need to change. Wir haben Gebiete in unserem Leben, die verändert werden müssen. And you can have change. Und du kannst diese Veränderung auch bekommen. Just like those blind men saw. Genauso wie diese blinden Männer anfingen zu sehen. You can be changed. Du kannst auch verändert werden. And the way that's going to happen is when you come to God and you simply ask Him to change you. Und wie das passiert, ist, dass du ganz einfach nur zu Gott kommst und ihn bittest, dich zu verändern. That is the key that opens the door for His power to come in and work in your life. Und das ist der Schlüssel, der die Tür dafür öffnet, dass er in dein Leben kommen kann, dass seine Macht dich verändert. And if you will open that door and be honest with God. Und wenn du diese Tür öffnest und ehrlich zu Gott bist and say, here I am, I need help. Und sagst, hier bin ich, Herr, ich brauche Hilfe. Creator of heaven and earth, Schöpfer von Himmel und Erde, berühre mein Leben. Will you ask? Wirst du bitten? Will you ask with your whole heart? Und wirst du mit deinem ganzen Herzen bitten? And say, here I am, I really do need help. Und wirst du sagen, hier bin ich brauche wirklich Hilfe. Father, I thank you for this simplicity of prayer. Und Vater, ich danke dir für diese Einfachheit des Gebets. We recognize you as creator of heaven and earth. Und wir erkennen dich an als der Schöpfer von Himmel und Erde. We recognize you as our Father. Und wir erkennen dich an als unser Vater. That there's no name under heaven like the name of Jesus. Und wir wissen, dass es keinen anderen Namen gibt unter den Himmeln als der Name Jesus. And we lay our hearts down, we lay our lives down before you. Your will be done, Jesus. Und wir legen unsere Herzen, unsere Leben vor dir nieder und wir sagen, Jesus, dein Wille geschehe. And we ask that you will come and work in our lives. Und wir bitten, dass du kommen mögest und in unserem Herzen arbeiten mögest. Set us free from not asking. Und setz uns frei davon, dass wir nicht kommen und bitten. Set us free from shame and pride and unbelief. Und setz uns frei von jedem Schamgefühl und von jedem Unglauben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to challenge you with something this morning. Und ich möchte euch auch herausfordern mit etwas heute Morgen. 5 minutes every day. 5 Minuten jeden Tag. A minimum of 5 minutes a day. Also mindestens 5 Minuten pro Tag. Will you come before God with this attitude? Willst du vor Gott mit dieser Art von Einstellung kommen? This attitude of the Lord's Prayer. Also diese Einstellung des Vaterunsers. Submitted to God. Also asking Him. Gott hingegeben, ihn zu fragen. And having faith in Him. Und an ihn zu glauben. Now try 5 minutes, and then next week we'll go to 15. No. 5 minutes. Would you do that with me? Also, at least 5 minutes every day. Mindestens 5 Minuten pro Tag werdet ihr das mit mir tun. And remember, you're meeting with your Father who loves you with an unbelievable love. Und erinnert euch daran, ihr trefft euch mit eurem Vater, der euch mit einer unglaublichen Liebe liebt. You might get addicted to that love. Und es kann sein, dass ihr dann auch abhängig, süchtig werdet danach. And you might just start spending more and more time in His wonderful presence. Und es könnte sein, dass ihr dann auch immer mehr Zeit in seiner Gegenwart verbringen wollt. Now, you don't have to put your hand up, but I challenge you to do that, okay? Also ihr müsst nicht eure Hand heben, aber ich fordere euch dazu heraus, das zu tun. Okay. No, okay. It's more. Never mind. Nothing. Okay. God bless you all this morning. Gott segne euch today, heute Morgen. Heute Abend. And God pour His love and strength into your lives. Und ja, ich bete, dass Gott seine Liebe und seine Stärke in euer Herzen aufnimmt. In Jesus' name.